Ich halte überhaupt nichts von den Begriffen Oberschicht und Unterschicht. Sie klingen, als sei die Ordnung, die sie bezeichnen, gottgegeben und natürlich. Doch das ist sie nicht. Die Unterdrückung einiger Teile unserer Gesellschaft und die Ausbeutung ihrer Arbeitskraft ist eine Tätigkeit, die von Menschen ausgeübt wird. Sie ist das Produkt von Macht auf der einen und erzwungenem Gehorsam auf der anderen Seite. Genauso schlimm ist der Ausdruck sozial schwach, weil er nichts ist als ein fehlgegangenes Synonym für arm. Nur fühlt man sich als Teil der oberen Schichten weniger übel, wenn man die Probleme der Armen bei den Armen selbst sucht. Genau dafür ist sozial schwach ein Ausdruck. Der Terminus impliziert, jemand habe nicht genug Kraft, um sich selbst zu helfen, und er stellt eine finanziell prekäre Lage in direkten Zusammenhang mit einer sozial prekären Lage. Sozial Schwachen weicht man aus, man will mit ihnen lieber nichts zu tun haben. Das Adjektiv arm ist mir 100-mal lieber, weil es ehrlich ist, weil es auf einer Skala funktioniert, von arm über einigermaßen wohlhabend bis reich und stinkreich. Es integriert Arme in ein System, in dem sich Einkommen unterscheiden. Die Bezeichnung sozial schwach hingegen hat kein Gegenteil, denn es ist ja niemand sozial stark. Sozial schwach macht die Armen zu einem Sonderfall in einem System, das ansonsten funktioniert. Arm enthält das Leid und das Elend, die Bereicherung daran und die Angst, die die Armut den weniger Armen macht. Ich bin lieber in Armut aufgewachsen als in einer sozial schwachen Familie. Und wenn mich heute jemand fragen würde, wie viel Geld ich verdiene, dann würde ich sagen, dass ich relativ reich bin.